15. Hotel König. Kann ich was für Sie tun? Fragt der junge Mann. Er hat orange-rote Haare und ein Piercing in der Nase. Auf dem kleinen Schild an seiner Jacke steht Sven Paczorke. Können Sie mal nachsehen, ob Frau Diekhoff im Hotel ist? Kenne ich nicht. Na dann eben Frau Bruckmann. Kenne ich auch nicht. Carsten Zara zieht eines der Fotos, die ihm Heiner Riebeck gegeben hat, aus der Tasche. Und die? Kennen Sie die? Das ist Frau Schirmacher. Schirmacher? Sie hatte Zimmer 7. Hatte? Ja, bis vor 2 Stunden. Der junge Mann sieht Carsten Zara unfreundlich an und seine Stimme wird etwas lauter. Darf ich jetzt auch mal was fragen? Wer sind Sie eigentlich? Ich bin jemand, der Ärger machen kann. Wie bitte? Müssen sich Ihre Gäste denn nicht ordentlich anmelden, Herr Paczorke? Mit einem Ausweis oder einem Reisepass? Doch, natürlich. Aber manchmal machen Sie eine Ausnahme, was, Sven? Wie viel hat Frau Schirmacher denn bezahlt für diesen Service? Der junge Mann sieht nervös nach links und rechts. Sie hat gesagt, sie hat ihren Ausweis verloren. Ich wollte ihr helfen. Seine Stimme ist jetzt ganz leise. Bitte haben Sie Verständnis, sonst verliere ich meinen Job. Wo sie jetzt sein könnte, das wissen Sie aber nicht zufällig? Nein, tut mir leid, sie hat nichts gesagt. Wurde in Frau Schirmachers Zimmer schon sauber gemacht? Ich glaube nicht. Kann ich es mal sehen? Warum nicht? Ein ganz normales Hotelzimmer. Ein benutztes Bett, eine halbleere Mineralwasserflasche, ein benutztes Glas mit Spuren von rotem Lippenstift, eine offene Schranktür, im Abfallkorb ein Papiertaschentuch und ein Kaugummi. Im Bad 2 benutzte Handtücher. Der Abfallkorb ist leer. Nichts. Was hat sie auf Riebecks Anrufbeantworter gesprochen? Dein Detektiv wird mich nicht finden. Dafür habe ich gesorgt. Bevor er entdeckt, wo ich bin, bin ich schon längst weg. Carsten Zara setzt sich aufs Bett. Wie konnte sie wissen, dass ich nach Berlin komme? Das habe doch nur ich selbst gewusst. Und? Kirsten Leineweber. Er nimmt sein Handy und wählt eine Nummer. Hallo? Frau Leineweber? Hier, Zara. Nein, ich habe nichts Neues. Nur eine kurze Frage. Hatten Sie noch mal Kontakt zu Frau Bruckmann, nachdem ich heute bei Ihnen war? Nein? Aha. Ja, ich melde mich. Danke auch. Tschüss. Carsten Zara ist plötzlich todmüde. Er weiß nicht mehr weiter. Er steht auf und geht zurück zur Rezeption. Hier ist meine Karte, sagt er. Wenn Ihnen noch irgendwas zu dieser Frau einfällt, rufen Sie mich an, ja? Sie werden es nicht glauben, aber mir fällt gerade wirklich noch was ein, antwortet Sven Paczorke. Sie hatte Besuch, kurz bevor sie gegangen ist. Ach, von wem? Von einer Frau. Sie war nur ein paar Minuten bei ihr. Eine Viertelstunde später hat Frau Schirmacher dann die Rechnung bezahlt und ist gegangen. Sie hatte es plötzlich sehr eilig. Carsten Zara nimmt sein Handy und öffnet das Foto, das er gestern Abend beim Italiener gemacht hat. Er hält dem jungen Mann das Bild vor die gepierste Nase. Was die? Die war's, sagt Sven Paczorke.